Zauberkrollen. Ein wirklich hervorragend passender Jingle. Ich werde auch ein bisschen gemütlich und schläfrig, aber dafür ist jetzt eigentlich keine Zeit. Denn jetzt ist Zeit für den Widerhall. Widerhall, das Halle-Magazin auf Radio Korax. 95,9. Und zu diesem Widerhall am Montag ist heute, am Montagnachmittag, der sich schon anfühlt wie ein Montagabend, begrüße ich Sie und euch ganz herzlich hier beim Widerhall auf Radio Korax auf 95,9 und im weltweiten Livestream. Ja, mein Name ist Lorenz und ich begleite euch und Sie heute 2 Stunden durchs Programm. Wir haben verschiedene Beiträge heute im Gepäck. Es geht gleich nach der ersten Musik geht's um Einsparen und Streichungen in den Disability Studies. Dann werden ein paar Veranstaltungstipps und Termine verkündet. Es gibt einen Kommentar zur Altersarmut. Natürlich wie jeden Montag den Vogel der Woche. Und den weiteren Verlauf verrate ich mal noch nicht. Da bleibt einfach dran. Wir beginnen musikalisch mit Kafka und Antifuchs, mit Alexa, Alexa, Antifaschista. Hey Google, kannst du mir sagen, ob es von der Rapperin Antifuchs und der Band Kafka ein gemeinsames Lied gibt? Ich habe danach gesucht. Es ist aber entweder nicht verfügbar oder kann momentan nicht wiedergegeben werden. Ha, ich glaube, das sollten wir ändern. Hey Siri. Okay, Google. Okay. Hey Siri, warum werden Menschen, die schon seit Jahrzehnten von Systemen ausgebeutet sind, so leicht verführt von der Idee, das läge an denen, die auch zu wenig haben und nicht an den Chefetagen? Hey Siri, hey, hey. Liegt es vielleicht daran, dass man uns immer erzählt, dass jeder seines Glückes Schmied ist und Geld ist, was zählt? Wenn dein Chef mit deiner Arbeit mehr verdient als du selbst, läuft was falsch. Hey Siri, bitte erklär mir die Welt. Okay, Google. Mach das Scheißlicht aus. Dreh die Musik auf und sag mir, wie das Wetter wird und wann hier endlich alles explodiert. Alexa, Alexa, Antifaschista. Ich sag okay, Google, doch nichts ist okay. Jeff Bezos ist scheißegal, ob der Faschismus regiert, solange es sich noch rentiert. Alexa, Alexa, Antikapitalista. Ich sag okay, Google, doch nichts ist okay. Mark Zuckerberg ist scheißegal, ob der Faschismus regiert, solange er mit profitiert. Hey Siri, damit ich das verstehe, erklär mir doch mal kurz, was ein römischer Gruß ist. Oder vielleicht kann das Google. Wer erklärt Kanye West, dass Nazis nicht cool sind? Hey Siri, wer profitiert denn vom Krieg? Und ist das in Palästina nicht auch Genozid? Smartphones, Smart Home, Brain Rot, sie verkaufen uns für dumm. What a wonderful world. Nicht genug Essen für uns alle, dafür Weltraumtourismus, wenn die Welt dran verreckt. Katy Perry ist mit Schuld. Alexa, Alexa, Antifaschista. Ich sag okay, Google, doch nichts ist okay. Elon Musk feiert doch, dass der Faschismus regiert, solange es sich noch rentiert. Alexa, Alexa, Antikapitalista. Ich sag okay, Google, doch nichts ist okay. BlackRock ist scheißegal, ob der Faschismus regiert, solange sie mit profitiert. Hey. Okay, Google, all die hippen Tech-Hippie-Guru-Bros wollen doch bestimmt kein Faschismus und so, oder? Sag schon, ist doch so, oder? Okay, Google, wie war das historisch? Profitiert von den Nazis und sie an die Macht gebracht, plus die meisten mit sehr früher NSDAP-Mitgliedschaft haben. Edeka, C und Arne Litter und Deutsche Bahn, Daimler, Benz, Henkel, Salamander, Audi, L'Oreal, der zu Dr. Oetker und Zarotti, Hugo Boss, Lufthansa, WMF, Quelle, Swarovski, Commerzbank, Jägermeister, RWE, Bayer Höchst, BASF hatten ein eigenes KZ, also was? Was lässt sich glauben, dass die Reichen unserer Zeit nicht das Gleiche tun, hä? Wenn's drauf ankommt, was lässt dich glauben, dass die Reichen unserer Zeit nicht das Gleiche tun? Alexa, Alexa, Antifaschista. Ich sag okay, Google, doch nichts ist okay. Den Banken ist scheißegal, ob der Faschismus regiert, solange er sich noch rentiert. Alexa, Alexa, Antikapitalista. Ich sag okay, Google, doch nichts ist okay. Den Posten ist scheißegal, Familie Wirth, Familie Reimann, Armin Pappberger, Matthias Döpfner und Frank Thelen. All denen ist doch scheißegal, ob der Faschismus regiert, solange es sich noch rentiert und sie mit profitieren. Repräsentative Umfragen haben ergeben, 95,9% der Hallenser Krähenpopulation empfehlen Radio Korax. In Deutschland gibt es gerade einmal 3 Institute, die zur Behinderung forschen. Disability Studies nennt sich diese Studienrichtung. Das Besondere an Disability Studies, auch in Abgrenzung zur Sonderpädagogik und traditionellen Forschungsansätzen, ist schon das Motto: Wir forschen selbst und nichts über uns ohne uns. Und Disability Studies kommen aus der Behindertenbewegung und der kritischen Mediensoziologie, die weltweit ab den 1960er Jahren aktiv wurde. 15% der Menschen in Deutschland weist mindestens eine Form der Behinderung auf. 3 Lehrstühle mit insgesamt 10 Lehrenden und Forschenden ist also nicht wirklich viel im Vergleich dazu. Ab den 2000ern haben sich Disability Studies auch in Deutschland etabliert. 2 davon, nämlich in Hamburg und Köln, sind jetzt aber akut von Kürzungen und möglichen Schließungen bedroht. Sabine von Radio Dreieckland sprach darüber mit Bertolt Scharf, Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Disability Studies, einem Zusammenschluss behinderter WissenschaftlerInnen, AktivistInnen und KünstlerInnen. Sein Forschungsgebiet an der Hochschule Bremen ist digitale Teilhabe. Zuerst wollte sie von ihm wissen, was hat es mit einem Appell auf sich, den die Arbeitsgemeinschaft Disability Studies kürzlich veröffentlicht hat? Ja, genau. Also wir haben einen Appell verfasst, und zwar an die Wissenschaftssenatorin von Hamburg, Marianne Blumenthal, und an die Kultusministerin von NRW, Ina Brandes, und auch an die jeweiligen Landeshochschulkonferenzen. Ja, weil leider von den 3 Instituten, die Sie ja gerade schon erwähnt haben, sind jetzt 2 in akuter Gefahr. Und das ist sozusagen der Anlass gewesen für diesen Brief. Also das ist eigentlich kein schöner Anlass, sondern wir haben eben einen offenen Brief verfasst, den auch alle, die möchten, unterschreiben können. Da geht es darum, dass eben die Disability Studies, die ja in Deutschland seit den 2000ern, wie Sie ja gerade auch schon erwähnt haben, in den angelsächsischen Raum schon ein bisschen länger existieren, quasi jetzt mehr oder weniger im deutschsprachigen Raum akut bedroht sind, dadurch, dass 2 von 3 Instituten eben ja von der Schließung bedroht sind. Und das ist das zum einen das Hamburger Zentrum für Disability Studies, wo es eine Stiftungsprofessur zu Disability Studies gab, und eben auch ein Zentrum, das eben sich dort in der Lehre an der Evangelischen Fachhochschule für soziale Arbeit engagiert hat und in der Forschung. Und dann gibt es an der Uni Köln das Internationale Forschungsinstitut für Disability Studies, IDIS. Und da ist im Augenblick nachdem die derzeitige Lehrstuhlinhaberin in Ruhestand gegangen ist, Anne Waldschmidt, die sehr, sehr renommiert war, einfach unklar, wie es weitergeht, ob sozusagen diese Professur jetzt neu besetzt wird, weil in Nordrhein-Westfalen eben auch Einsparmaßnahmen im Hochschulbereich anstehen und die Gefahr besteht, dass eben die Einsparungen dort eben dieses Institut und die Disability Studies treffen. Genau, und es gibt eben noch in Bochum ein Institut, das zum Glück nicht von der Schließung bedroht ist, aber man sieht, dass es doch eine relativ prekäre Situation ist für die Disability Studies, und auch wenn es an anderen Hochschulen und auch andere Professuren gibt zu dem Thema, sind es doch die 3 einzigen Institute im deutschsprachigen in Deutschland, und ja, die sind jetzt eben gerade von der Schließung bedroht, und wir appellieren natürlich daran, dass sie nicht geschlossen werden sollen. Warum sind Disability Studies so wichtig? Also ich glaube, dafür gibt es eben insbesondere den Grund, dass die bisherigen Fachrichtungen, die sich eigentlich mit Behinderung beschäftigt haben, also insbesondere die Medizin und die Pädagogik, soziale Arbeit, ja häufig das so aus einem ja medizinischen oder zumindest individuellen Blickwinkel gesehen haben. Ja, also es gibt ein Problem. Ja, und das Problem, das ist eigentlich im Körper der Menschen, quasi den behinderten Menschen eben vorhanden, denen fehlt dann irgendwas, Defizit. Und die Disability Studies drehen diese Perspektive quasi so ein bisschen oder stellen es meiner Meinung nach auf die Füße und überlegen sich eben, was bedeutet eigentlich Behinderung gesellschaftlich, was sind die gesellschaftlichen Normvorstellungen, Erwartungen, wenn man über Behinderung spricht, und welche Barrieren gibt es eben auch, die von der Gesellschaft dann eben auch behinderten Menschen in den Weg gelegt werden. Also es wird sozusagen der Blick ein bisschen geweitet und nicht so verengt auf irgendwelche fehlenden Körperteile oder aber auch mangelnde Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort, sondern wir versuchen eben auch, es bisschen grundsätzlich anzugehen. Es gibt eben sehr, sehr viele kulturwissenschaftliche, eben nicht nur pädagogische oder medizinische Arbeiten in Disability Studies, die sich eben mit Behinderungen beschäftigen, wie es eben derzeit gesellschaftlich ist. Zum Beispiel Ihr Forschungsgebiet ja auch, digitaler Teilhabe. Das ist ja auch ein wesentlicher Teil der Gesellschaft. Ja, genau. Also wir versuchen natürlich da dann eben, ja, Barrierefreiheit mich durchzusetzen. Was heißt das überhaupt dann konkret? Wie kann das umgesetzt werden? Wenn man dann zum Beispiel an die Forschung des CEDES, das jetzt ja in Kurzung betrieben ist, da gab es eben dann auch ein Forschungsprojekt, wo es um den Aktionsplan zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention ging und halt dann gefragt wurde, partizipativ mit den Betroffenen eben auch, wurde da nochmal ein sogenannter Schattenbericht zu dem Hamburger Aktionsplan eben entworfen, weil der derzeitige Aktionsplan sozusagen nur noch verbesserungsbedürftig aus Sicht der Betroffenen eben war. Und solche Forschung ist eben relevant aus unserer Sicht. Also es ist Forschung aus Perspektive von behinderten Menschen in der ganzen Bandbreite. Immer die Frage, was natürlich die Perspektive der Betroffenen ist, weil das natürlich auch, ja. Nicht alle behinderten Menschen haben dieselbe Meinung, ne? Aber andererseits ist es ganz wichtig, dass eben die Betroffenen gehört und beteiligt werden, sei es als WissenschaftlerInnen oder eben auch als Co-Forschende oder eben als ExpertInnen ihrer eigenen Behinderungserfahrung. Also genau, das ist wirklich ein wesentlicher Teil der Disability Studies. Nichts über uns, ohne uns, hatten Sie ja schon gesagt. Das ist ja ein Slogan aus der Behindertenbewegung und der ist auch in den Disability Studies ganz wichtig. Und sagen Sie, was bedeutet es denn jetzt, diese Disability Studies zu kürzen? Was hat das für gesellschaftliche Konsequenzen? Ja, ich glaube, das bedeutet im Prinzip genau diese Forschung eben zu erschweren, dass eben solche Forschung, ja, also das ist sowieso sozusagen eher ein letztendlich sehr kleines und junges Forschungsfeld, sage ich mal so. Also es gibt wirklich, ich bin ja selber eigentlich, auch wenn ich mich jetzt sehr stark mit digitaler Barrierefreiheit beschäftige, Historiker. Und bis vor ein paar Jahren gab es wirklich ganz, ganz wenige Forschungen zu dem Thema Behinderung in den Geschichtswissenschaften, muss man wirklich dazu sagen. Und das hat sich mit den Disability Studies geändert. Es gibt eben da gerade in diesen Disziplinen, und Disability Studies ist eben auch ein interdisziplinäres, also disziplinübergreifendes Forschungsfeld, da gibt es ganz, ganz viele jetzt vielversprechende Ansätze und was man jetzt halt im Prinzip macht durch diese Kürzungen, man verhindert im Prinzip, dass es da weitergehen kann oder macht es zumindest schwieriger und ja, eben solche Fragen, die eben dann auch direkt Leute, die behinderten Menschen dann eben auch direkt betreffen, wie Barrierefreiheit oder eben diesen Aktionsplan, die werden dadurch auch erschwert, weil es gibt tatsächlich sowas in der Form sonst nur an wenigen Einrichtungen letztendlich. Ne? Und dann fällt der ganze Bereich wieder der Sozialpädagogik zu oder Sonderpädagogik oder wie ist die genau, Entwicklung also abzusehen? Genau, zumindest ist das, also wo dann andere forschen. Genau, es hängt halt immer davon ab natürlich, ne, aber sagen wir mal so, diese dezidiert letztendlich auf Betroffenen fokussierte Forschung gibt es dann so nicht mehr. Also dann ist womöglich wieder eben, es wird über behinderte Menschen über uns geredet, anstatt mit uns oder wir eben selber auch Forschungen machen können. Also ich glaube, das ist natürlich ein zentrales Problem. Das ist natürlich auch die große Angst. Und sagen Sie, jetzt gibt es diesen Appell, das haben ja auch schon ganz viele unterschrieben. Und gibt es sonst noch Protest und Widerstand? Was kriegen Sie damit? Also es gibt eben diesen Appell, den kann man gerade auch noch unterzeichnen. Den gibt es auf der Plattform WeACT. Da haben jetzt auch schon über 4.000 Leute unterschrieben. Da sind wir sehr glücklich drüber. Und es wird sicherlich jetzt in nächster Zeit, ich kann da jetzt noch kein Datum geben, das wird wahrscheinlich in Hamburg stattfinden, auch eine Übergabe dieser Unterschriften in irgendeiner Form geben. Also es wird, da muss man quasi ein bisschen die Augen offen halten, nochmal eine Aktion hier in Hamburg jetzt speziell geben. Aber alle Leute rufe ich auch gerne dazu auf, sich bei uns, bei dem Verein, beziehungsweise AG Disability Studies, beziehungsweise bei dem Verein, der heißt Disability Studies Deutschland e.V., zu melden. Wenn Interesse besteht, dann nehmen wir gerne da eben auch den Verteiler auf und ja, also es gibt eben diese Petition, die wird bald übergeben werden. Wann kann ich leider jetzt gerade konkret noch nicht sagen. Und leider muss man auch dazu sagen, also es wird sicherlich noch mal ein paar Aktionen geben. Es ist nämlich gerade auch so, das steht noch gar nicht in diesem Appell drin. Aber es gibt noch eine weitere Kürzung, die ist in Österreich. Es gibt nämlich ein Projekt, das nennt sich BIDOC, Bildung, Inklusion, Dokumentation. Die haben eben letztendlich digitale Medien barrierefrei gemacht, die sich mit Behinderung und Disability Studies und Inklusion beschäftigen. Und Das wurde jetzt vom Tiroler Sozialministerium auf null zurückgekürzt. Das heißt, das ist jetzt auch noch bedroht. Da gibt es auch noch mal eine Petition dazu. Also das, man sieht, das ist auf jeden Fall leider gerade wirklich, zwar aus meiner Sicht jetzt kein, die haben sich wahrscheinlich nicht abgesprochen oder so, aber es ist tatsächlich vielleicht einfach auch durch das gesellschaftliche Klima im Augenblick so, dass es da massive Angriffe gerade gibt. Ja, das ist ja in allen emanzipatorischen Bereichen, dass da gerade, also dieser Backlash an allen Enden, das betrifft die Disability Studies auch, ja. Gibt es denn da Spielräume überhaupt? Sehen Sie da eine Möglichkeit, das noch zu verhindern hier in der BRD? Also sagen wir mal so, die gute Nachricht ist, wir wehren uns jetzt, und das ist jetzt zumindest auch noch nicht, ne? Es ist aus unserer Sicht jetzt noch nicht geschehen, ne? Also es soll zum Ende des Jahres geschlossen werden. Wir haben natürlich noch Hoffnung, dass was passiert. Zumindest in Köln ist die Entscheidung auch noch nicht gefallen. Das heißt, ich hoffe natürlich, dass sich da noch was tut. Und in Hamburg müssen wir, glaube ich, wirklich nochmal eben da als auch wirklich eine Aktion und nochmal überlegen, wie wir da nochmal ein bisschen lauter werden. Also ich hoffe natürlich schon, dass, also Tendenz, dass jetzt eben 4.000 Leute unterschrieben haben, was jetzt für Disabilities war, ein Forschungsbereich, so einen kleinen erstmal finde ich schon ganz gute Zahl ist. Natürlich könnten es auch 1 Million sein, aber wir sind jetzt schon mal ganz glücklich mit diesen 4.000 und insofern sehe ich das jetzt erstmal positiv. Es gibt sozusagen auch Widerstand und ich hoffe natürlich, dass der dann auch zumindest teilweise Erfolg hat. Wir überlegen uns natürlich auch, was kann man sonst machen? Vielleicht gibt es ja auch über den Protest dann hinaus dann vielleicht auch an anderen Universitäten oder Hochschulen dann eben auch die Tendenz, eben Disability Studies dort vielleicht einzurichten. Das wäre natürlich ein schönes Ergebnis, aber das sind Zukunftsträume. Wir versuchen das natürlich so zu unterstützen. Ja, damit haben Sie meine letzte Frage schon beinahe beantwortet. Wie können Menschen solidarisch sein, also im Appell unterschreiben und sich selber auch was zu überlegen, wie man das machen kann? Ja, genau. Also es gibt eben den Verein, den kann man natürlich auch gerne beitreten. Es gibt diesen Appell, den man unterschreiben kann. Man kann sich auch gerne, es gibt also wirklich eine sehr kleine Webseite von AG Disability Studies, disability-studies.de. Da kann man sich gerne auch einfach uns kontaktieren. Und wir nehmen natürlich die Leute dann gerne auch auf. Oder man kann sich selber natürlich auch gerne irgendwelche Aktionen überlegen, das ist klar. Oder eben an Frau Brandes oder Frau Blumenthal schreiben, das ist natürlich auch möglich, wenn man gerne noch was Eigenes schreiben möchte. Ne? Das sagt Berthold Scharf. Er ist Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Disability Studies, einem Zusammenschluss behinderter WissenschaftlerInnen, Aktivistinnen und KünstlerInnen. Zwei der drei Lehrstühle in Deutschland, die sich mit Disability Studies beschäftigen, nämlich in Hamburg und Köln, sind von Kürzungen oder sogar möglichen Schließungen bedroht. Die Arbeitsgemeinschaft Disability Studies hat dazu einen Appell verfasst. Musikalisch geht's jetzt hier weiter mit Sophie Hunger und Monday's Ghost. Burning countryside, mountains being climbed. We shift and turn and swear and yearn. Try and try and try. A general collision with all that stands as such. We reinvent and tear apart and stitch, stitch, stitch. Marching bands parade and perfume floods the streets. Everyone is standing, the crowd inside of me. But all of this, yeah, all of this to you does not. But all of this, yeah, all of this to you does not exist. ja Gruppe, lihi, ihr nicht im Berg uns fähne, lihi, aha, im Gruckis Berg uns Hans, ja Gruppe, lihi, ihr nicht im Berg, sich aber ne Mönch, auf der aber ne Mönch, auf der aber ne Mönch, auf der aber ne Mönch, auf der Zfrene, lihi, aha, im Gruckis Berg uns Hans, ja Gruppe, lihi, ihr nicht im Berg uns fähne, lihi, aha, im Gruckis Berg uns Hans, ja Gruppe, lihi, ihr nicht im Berg, sich aber ne Mönch, auf der aber ne Mönch, auf der aber ne Mönch, auf der aber ne Mönch, auf der Wann ich will, bin im See. La la la la la la la la la la la la la la la la. Monday's Ghost war das von Sophie Hunger, und damit wir jetzt wieder ein bisschen mehr Energie bekommen, hören wir jetzt von Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. Es ist jetzt 17.28 Uhr hier im Widerhall auf Radio Korax. Jetzt kommen ein paar Veranstaltungen und Termine. Filme transportieren wie kaum ein anderes Medium Weltbilder in unserer Alltagskultur. Sie haben das Potenzial, uns über den Horizont schauen zu lassen und uns unbekannte Welten oder Denkweisen zu zeigen. Andererseits können sie aber auch Vorurteile reproduzieren, die wir eigentlich überwinden wollen. Eines der lebensbedrohlichsten Vorurteile und Welterklärungsmodelle ist Antisemitismus. Damit beschäftigt sich die Veranstaltungsreihe Tacheles – Antisemitismus im Blick, die heute Abend mit einer Vorstellung von Kurzfilmen gegen Antisemitismus zu Ende geht. Die Kurzfilme des Abends zeichnen eine Linie durch die Geschichte antisemitischer Erfahrungen. Von der Shoah über den staatlich geförderten Antisemitismus in der Sowjetunion bis in die Gegenwart. Sie erzählen von fehlender Aufarbeitung nach 1945, vom Alltag sowjetischer Jüdinnen und Juden und von der heutigen Situation jüdischer ImmigrantInnen, auch aus der ehemaligen Sowjetunion in Deutschland. Ein filmischer Abend über historische Kontinuitäten, erinnerungspolitische Brüche und über junge Stimmen, die sich dem Vergessen widersetzen. Heute Abend von 18 bis 20:30 Uhr im Format Filmkunst e.V. in der Geiststraße hier in Halle. Der Eintritt ist frei. Und um mal bei der Kategorie Film zu bleiben, ihr habt auch heute Abend wieder die Chance, euch den Dokumentarfilm Im Osten was Neues anzuschauen. Wenn Fußballtrainer Thomas Eichstätt mit seiner Mannschaft aus Torgelow bei Turnieren auftaucht, fallen sie sofort auf. Der große, kräftige Mann mit Glatze, Tattoos und einer Stimme, die über das ganze Feld hallt, trainiert vor allem Geflüchtete. Auf dem Rasen sind die jungen Erwachsenen ganz im Hier und Jetzt. Doch abseits des Spielfelds holt sie ihre Vergangenheit und Sehnsucht nach Heimat ein. Jobsuche, Fremdenfeindlichkeit und die Suche nach Zugehörigkeit sind für sie zusätzlich harte Lebensrealität. Für viele der Spieler ist Eichi Bezugsperson und Freund, doch er blickt auf ein früheres, dunkles Leben als Rechtsextremist zurück. Der abendfüllende Dokumentarfilm zeigt, mal humorvoll und leicht, mal tiefsinnig und ungeschönt, ihre Lebenswege, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Heute um 18.30 Uhr im Puschkino in Halle könnt ihr den Film anschauen. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben, die Karten kosten 7 Euro. Außerdem ist heute Montag, das heißt, es gibt wieder eine Hip-Hop-Freestyle-Cypher von den Montagsmalern. Es ist auch wieder Open Mic, falls ihr Bock habt, selbst zu rappen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, auch da nur als Zuhörer oder Zuhörerin hinzukommen und sich einfach die fetten Beats und Freestyles der MoMA-Crew anzuhören. Ted Adret steht heute hinter den Decks. Das Ganze findet im Rollercafé statt. Das ist direkt beim Löwencampus, auch hier in Halle. Um 20 Uhr geht's los und bis 23 Uhr soll es etwa gehen. Damit würde ich sagen, hören wir noch ein bisschen Musik und wir bleiben auch, wie in der letzten Nachricht, thematisch passend beim Hip-Hop, und zwar Tapetenwechsel von Nemesis und Danger Dan. Ich häng rum, trampel auf derselben Stelle. Vielleicht braucht mein Aschenbecher mal einen Tapetenwechsel. Ich beobachte zwei Stuben fliegen beim Liebesakt und nehme noch etwas Käse aus der 1000 Gramm Familienpackung. Wo ist das Ketchup? Da ist das Ketchup. Ich sollte das jetzt mal wegmachen, nee, lieber später. Und hier liegt mehr Papier rum als bei einem besoffenen Lehrer. Doch ich kann mich nicht bewegen, irgendwie herrscht hier die doppelte Schwerkraft. Ein kleiner Schritt für mich, für die Menschheit überhaupt keiner. Aber warum stellt mir der Staat auch keinen privaten Hausmeister? Ich find das skandalös, da sollte irgendwer was machen. Aber doch bitte nicht ich, und erst recht nicht heute Abend. Ich häng rum, trampel auf derselben Stelle. Vielleicht braucht mein Aschenbecher mal einen Tapetenwechsel. Es gibt so viele Sachen, man kann so vieles machen. Draußen warten Abenteuer, das Glück liegt auf der Straße. Denk ich mir und google auf gut Glück mal nach Glück und finde 24.800.000 Hits. Cool. Aber was mach ich jetzt damit? Ich tu so, als ob ich drüber nachdenke und geh ins Bett zurück und versuche einzuschlafen. Weil's nicht klappt, versuch ich nochmal, naja, dann bleib ich eben wach. Auch ein geiler Tag. In meinem nächsten Leben wär ich gerne Insekt oder Käfer. Das ist das Gleiche dann. Dann eben Seetang. Nee. damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Was? Nee. Erzähl das doch mal lieber jemand anders. Was? Nee. Damit kann ich echt nicht so viel anfangen. Hm? Nee. Erzähl das doch vielleicht mal lieber jemand anders. Ich häng rum, trampel auf derselben Stelle. Vielleicht braucht mein Aschenbecher mal einen Tapetenwechsel. Ich glaub, ich geh mal auf den Balkon. Ja, ist ganz cool, ne, wobei ist doch nicht so geil. Ich geh wieder rein. Ich war doch mal Student, ich glaub, ich geh zur Uni. Hm, schade, das war ein Fehler, alle sind dumm hier. Ich kauf mir eine Pizza, aber sie schmeckt nicht. Ich kaufe mir etwas Farbe, aber sie deckt nicht. Ich kaufe mir ein Rad, aber leider ist es eckig. Ich vergesse, wo ich wohne und wasche mir meine Haare bei Mc's. Ich versuche einem 3 Meter Plastik Ronald McDonald einen zu blasen. Erbreche in einen Papierkorb, lege mich unter einen Busch und schlafe. Ich häng rum, trampel auf derselben Stelle. Vielleicht braucht mein Aschenbecher mal einen Tapetenwechsel. Ich glaube, ich zieh nach Berlin, das wollte ich schon immer mal. Nee, das ist bestimmt eine Falle, das machen ja alle. Und die werden dann immer so arrogant. Vielleicht verlasse ich das Land irgendwo hin, wo es einfacher ist. Nordkorea jedenfalls nicht, Südkorea auch nicht. Ich weiß nicht, was riecht da eigentlich so verbrannt? Wo ist meine Zigarette? Shit, Mist. Ich hab ein Brandloch in der Hose. Ich springe vor Steck auf und stoße mir den Kopf an der Lampe und falle direkt zu Boden. Mit der Stirn auf ein Schlüsselbund, das ich schon lange suche. Ich blute, naja, hab trotzdem was Gutes. Nee, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Was? Nee, erzähl das doch mal lieber jemand anders. Was? Nee, damit kann ich echt nicht so viel anfangen. Hm? Nee, erzähl das doch vielleicht mal lieber jemand anders. Radio Korax. Und damit ist es 17.35 Uhr. Träumen wir nicht alle insgeheim von der gut bezahlten Frührente und einem sorgenlosen Leben zwischen Urlaub und abbezahltem Eigenheim? Keine Sorgen ums Geld machen müssen, einfach das Leben genießen? Doch für viele sieht die Realität anders aus. Zusammengefasst hat das Ganze der Kommentar von Nuri, den wir jetzt hören. 2024 waren fast 20% der Menschen über 65 armutsgefährdet. Das sind etwa 3,5 Millionen Menschen. Davon doppelt so viele Frauen wie Männer. Genderqueere Personen werden von der Statistik nicht erfasst. Irgendwas muss bei der Rente anders laufen. Aber wie das seit Jahrzehnten gewachsene System reformiert werden kann, darüber herrscht mindestens Uneinigkeit, wenn nicht sogar Konfusion. Fast jede Regierung hat an dem hochkomplexen System ihre Marke hinterlassen und immer wird die Verschlimmbesserung als Allheilmittel verkauft und sprachlich verschleiert. Dabei vergrößern die vorgeschlagenen Regelungen die soziale Ungleichheit, statt eine gerechte Rente zu sichern. Offensichtlich liegt es daran, dass die Ansichten weit auseinandergehen, wie die Altersarmut zustande kommt. Wer arbeitet denn jetzt zu wenig? Zum Beispiel, ja, machen wir es konkret, zum Beispiel Rentner in Deutschland. Im Gespräch mit Karin Mioska unterstreicht Carsten Linnemann, das Narrativ der CDU ursächlich sei nicht ein zu niedriges Lohnniveau oder soziale Ungleichheit, sondern die Faulheit der Arbeitenden oder ehemals Arbeitenden. Sarah Vollert kontert dazu im Bundestag. Statt endlich wirksame Wege einzuschlagen, schlagen Sie den Menschen vor, länger zu arbeiten. Oder wie Herr Linnemann gerne sagt, die Rentner arbeiten zu wenig. Frei nach dem Motto, stellen Sie sich doch alle nicht so an, beißen Sie die Zähne zusammen, schauen Sie mal in den Bundestag. Ganz viele alte Männer, die tapfer über das Rentenalter hinaus arbeiten. Ja, sogar der Kanzler, der ist bald 70 und immer noch aktiv. Passend dazu rückt die aktuelle Regierung mit zwei neuen, beschönigenden Wortneuschöpfungen der Rente auf die Pelle. Der Frühstartrente und der Aktivrente. Beide Begriffe klingen positiv nach Aufbruch aktiver Menschen, legen eine Verbesserung nahe. Und sie erzählen von dem realitätsfremden Bild, das das gut verdienende CDU-Klientel im Hinterkopf zu haben scheint. Das neoliberale Leistungsprinzip, nach dem jede Person individuell für ihr Glück verantwortlich ist, wird selbstverständlich auch im Promo-Video der CDU bedient. Immer mehr Frauen und Männer bleiben fit und leistungsfähig bis ins hohe Alter. Sie haben noch Energie und Freude an ihrer Arbeit, ob ganztags oder in Teilzeit. Wir wollen Sie dabei unterstützen, damit sich Leistung wieder lohnt. Wenn das Geld nicht reicht, soll ich mir also leichter etwas dazu verdienen können. Das ist übrigens auch jetzt schon so. Mit Rente hat es wenig zu tun. Geht es bei der Rente ja gerade darum, nicht mehr arbeiten zu gehen und trotzdem Geld zu erhalten. Die vorgeschlagene Änderung betrifft zwar Menschen im Rentenalter, sie soll aber lediglich eine Ausnahme im Steuerfreibetrag einführen und damit, Zitat Merz, Anreize schaffen. Anreize für die faulen RentnerInnen, die in ihrem Leben anscheinend nicht genug gearbeitet oder gewirtschaftet haben, das jetzt selbst in die Hand zu nehmen. Diese Euphemismen haben in der Ankündigung neuer Gesetzespakete, besonders der CDU, besonders wenn es um Sozialleistungen geht, eine lange Tradition. Wir denken beispielsweise zurück an das Projekt der Lebensleistungsrente aus dem Jahr 2012 von Ursula von der Leyen. Auch hier wurde der Lieblingsbegriff untergebracht. Was soll das sein? Eine Rente dafür, gelebt zu haben? Tatsächlich verschleiert der Begriff den traurigen Umstand, dass Menschen unter das sogenannte Existenzminimum sinken, obwohl sie 40 Jahre in die Rente eingezahlt und sogar private Altersvorsorge betrieben haben, also offiziell arm sind. Betrachtet man die Gesamtsumme des Vermögens, ist Europa der reichste Kontinent der Welt. Es handelt sich bei der Rente nicht um ein Leistungs-, sondern ein Verteilungsproblem. Die Menschen werden nicht gerecht entlohnt. Sie erhalten so wenig für ihre Arbeit, dass sie sich auch die private Zusatzrente nicht leisten können, was laut der damaligen Arbeitsministerin von der Leyen allerdings Voraussetzung für eine anerkennungswürdige Lebensleistung war. Seit 2021 gilt nun die Grundrente, doch an dem Grundproblem der Altersarmut hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, ein weiterer Anstieg bis mindestens 2030 wird erwartet. Eine Vermögenssteuer ist nicht in Sicht. The poor stay poor, the rich get rich. Aktiv. Alle Wirtschaftsinstitute bestätigen inzwischen, dass ihre große Rettung, die Aktivrente, nicht nur nicht helfen wird, sie wird den Bund auch noch viele Milliarden Euro kosten. Profitieren werden vor allem Besserverdienende. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen. Wer länger arbeiten will, tut das auch jetzt schon, ganz ohne Steuergeschenke. Und nichts anderes ist ihre Aktivrente. Selbstverständlich kann man es gut finden, dass RentnerInnen nun mehr Geld verdienen können, ohne eine Einbuße bei der Rente hinnehmen zu müssen, wie es bislang Gesetz war. Noch besser wäre es aber, sie könnten von ihrer Rente leben und die Zeit genießen, ohne weiterarbeiten zu müssen. Noch viel besser wäre es, wenn diejenigen etwas abgeben, die es nicht einmal merken würden. Ein Kommentar war das von Nuri, welcher sich mit dem Thema Rente und Altersarmut auseinandersetzt. Wir hören jetzt Ben Howard mit Little Planet. Little plan. Ben Howard Waters mit Little Planet. Und jetzt hören wir einen Track, den ich erst seit kurzem wieder entdeckt habe. Der ist nämlich von den Beatles, von denen ich jetzt nicht mehr so ein großer Fan bin wie früher. Aber ein paar unbekanntere Tracks von denen sind noch nicht so wahnsinnig überspielt wie andere. Einer davon ist zum Beispiel I'm Only Sleeping und den hören wir jetzt. Gleich geht's hier weiter mit dem Vogel der Woche. Zunächst hören wir aber noch einen anderen Track, nämlich Down the Line von José González. Mm-hmm. problems down the line. I know that I'm blind. Don't wash the dirt up on your hands. Doing the same mistake twice. Making the same mistake twice. Woche. Kennen Sie das, wenn Sie das so ein bisschen leid sind, so in Freundeskreisen mit so einer depressiven politischen Grundstimmung konfrontiert zu werden, nur weil auf einmal das zu sehen ist, was schon immer da war, aber unterm Deckel, da regt sich bei mir gerade so ein richtig krasser Widerstand. Und ich denke, wenn dieses ganze Übel, was der Menschheit ja offenbar auch so eigen ist, nämlich das Ego-konzentrierte, das easy Ablegen von Ethos dann so offensichtlich wird, dann entsteht ja aber auch so eine Art Aktivität, also so eine Gegenbewegung. Und dass sozusagen natürlich immer Chancen in so einer Krisenhaftigkeit liegen. Aber jetzt wollten Sie ja von mir nicht belehrt werden über die positiven Aspekte von weltweiten Neofaschismus und Rassismus, sondern das ist ja der Vogel der Woche. Aber ich kam drauf, weil mein Vogel der Woche auch sowas im Namen trägt, wo man denkt, die Trauerente, Melanita nigra auf Lateinisch, ist ein arktischer Meeresvogel, also bewohnt so die Tundren, Nordskandinavien, Island, Grönland, Nordschottland, bis hinüber auf die andere Atlantikseite, heißt auch atlantische Trauerente. Die ist schwarz, und zwar fast komplett, das Männchen zumindest, und das auch nur im Prachtkleid, und hat so eine kleine gelbe Fläche auf dem Schnabel, bevor so ein schwarzer Höcker das von dem Kopf trennt. Ist also ein sehr hübscher Vogel aus meiner Sicht. Die Weibchen haben so ein zweigeteiltes Gesicht, sind insgesamt braun, und das Gesicht ist dann so in der Mitte von so einer Linie geprägt, die nach unten halt heller wird. Sieht so ein bisschen aus wie eine weibliche Kolbenente, nur eine ganz andere Körperform, denn sie schwimmen irgendwie leichter auf dem Wasser. So ein bisschen korkiger, und der Schwanz geht auch beim Schwimmen öfter mal so hoch. Aber vor allen Dingen sieht man sie natürlich kaum, denn sie ist sehr scheu, hat einen Kilometer Fluchtdistanz und bringt die meiste Zeit des Jahres, zumindest hier in Europa, zu überwiegenden Teilen in der Ostsee zu, ein bisschen auch in der Nordsee, und ist da weit draußen auf dem Meer zu finden. Das heißt, wenn im Wattenmeer zum Beispiel nah am Ufer eine Trauerente zu sehen ist, dann ist das Anlass für Trauer, denn da geht es offenbar nicht gut. Ist vielleicht verölt, in jedem Falle geschwächt, und wird möglicherweise sterben. Denn eigentlich brauchen sie so 30 Meter bis zum Grund, wo sie in Gruppen sehr gesellige Vögel nach Miesmuscheln und anderen Mollusken tauchen, die sie dann in ihrem muskulösen Kaumagen zerkleinern. Fragt man sich natürlich, was mit den Muschelschalen passiert, wie die dann wieder rauskommen. Aber ansonsten wirken sie gar nicht sehr traurig, sondern eben sehr mobil und agil, fliegen so flach übers Wasser am Meer. Im Binnenland im Winter, also ab jetzt eigentlich, auch gern mal so auf ganz großen Seen, also so Bergbaufolgeseen oder sowas anzutreffen. Und da natürlich dann immer ein kleines Highlight, wenn nicht Sensation, eine Trauerente ist da. Und da kann man sie dann vielleicht schon mal sehen. Brauchen sie vielleicht ein Spektiv oder ein bisschen größeres Fernglas, wie sie da dauernd abtaucht und dann tatsächlich mal so eine Minute nicht zu sehen ist und dann wieder hochkommt. Fängt auch gerne mal kleine Fischchen, so im Winter hier. Aber hat mit Trauer jetzt an sich nicht so viel zu tun. Ein bisschen traurig ist, dass bis in das 20. Jahrhundert hinein die Trauerente auf der Speisekarte der französischen Katholiken auftauchte. Denn das Freitagsfasten, das hatte in der katholischen Kirche Frankreichs seit dem 6. Jahrhundert Tradition. Und gläubigen Christen wurde auferlegt, am Freitag kein Fleisch zu essen. Die Trauerente allerdings war davon ausgenommen, denn diese Ente, die ja nicht in Frankreich brütet und in den Monaten August bis April in großen Schwärmen vor der französischen Küste auftaucht, die verfing sich oft in den Netzen der Fischer und die deklarierten sie dann einfach als Fisch und verkauften sie an die Katholiken. Fisch war nämlich auf der Speisekarte am Freitag erlaubt. Heutzutage besteht diese Tradition Gott sei Dank nicht mehr und die Trauerente ist an sich mit so 1 Million Vögeln in Europa nicht wirklich bedroht, hat aber natürlich schon Einbußen durch diese Standnetzfischerei, denn da verfängt sie sich dann in den Netzen, die sie unter Wasser eben nicht sieht, und ertrinkt. Und aufgrund ihrer hohen Fluchtdistanz schafft so ein vorbeifahrendes Schiff dann auch schnell mal innerhalb von einer Stunde zig Quadratkilometer trauerentenfreie Zone. Das heißt, es ist sehr unruhig geworden für die Trauerenten, die eben nicht nur überwintern, sondern auch die Mauserzeit auf Ost- und Nordsee verbringen. Und da sind die ja flugunfähig, das heißt, sind total gestresst von so einem Schiffsverkehr. Deshalb fordern verschiedene Naturschutzverbände natürlich schon seit langem, dass es störungsfreie Überwinterungsgebiete geben muss. Aber so wie die Regierungsverhältnisse der Anrainerstaaten im Moment beschaffen sind, ist das wohl in weiter Ferne. Dennoch natürlich ein Highlight des Winters. Viel ist ja gerade nicht los. Und wenn Sie mal so nach oben gucken, Sonnentage echt selten. Da ist dann der Kontrast aber irgendwie schön, weil diese Trauerentenmännchen auch jetzt schwarz sind. Und dann ist es halt andersrum hübsch, ne? Es kommen ja dann auch noch die ganz weißen Vögel, so Zwergsäger und die Eisenten vielleicht sogar. Aber dazu muss es ja erstmal kalt werden. Wer weiß, ob es diesen Winter überhaupt kalt wird. Abschließend vielleicht noch, am Meer kann man dann auch immer mal die Stimmen hören. Und die sind tatsächlich sehr hübsch skurril, wie bei vielen arktischen Entenvögeln. Unser Vogel der Woche, die Trauerente. Vogel der Woche. Das war der Vogel der Woche und jetzt hören wir Touch the Stars von Wouter Hamel. Won't won't you get a little closer? Won't you waste a little time? Get a little closer to this lonely heart of mine. I was made to love you, dear. You were made to disappear. I was made to hold the gun, and you were made to shine. If only I could touch the stars, find a way out of this bar. If only I could find someone to hug. Someone to sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Ain't no sunshine von Bill Withers-Waters. Feministische Erinnerungskorrekturen. Einheit ohne Vielfalt ist keine. Geschichten, die fehlen, Stimmen, die bleiben, war das Thema der Jahreskonferenz 2025 vom DAMIGRA, dem Dachverband der MigrantInnenorganisationen in Deutschland. Mit einem spannenden Programm lud der DAMIGRA dieses Jahr nach Halle in die Händelhalle zu seiner Jahreskonferenz am 7.11.2025 ein. 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung luden sie ein, zurückzublicken und Perspektiven sichtbar zu machen, die bislang in der gesamtdeutschen Geschichte zu kurz kommen. Insbesondere die Stimmen von MigrantInnen in Ostdeutschland und marginalisierten Communities. Dabei wurden diese Themen und Fragen mit Zeitzeuginnen, ExpertInnen, Ehrenamtlichen und VertreterInnen der Zivilgesellschaft einen ganzen Tag lang diskutiert. Es gab ein vielfältiges Programm mit Lesungen zu Beginn, dann vier verschiedenen Foren, in denen ReferentInnen sprachen und sich ausgetauscht wurde, sowie ein Podiumsgespräch zum Schluss. Der Austausch und die Vernetzung der Teilnehmenden kam aber auch nicht zu kurz. Wir hören jetzt eine Umfrage mit den Teilnehmern der Jahreskonferenz und dann ein kurzes Gespräch mit der Geschäftsführerin und Mitbegründerin von Damikra, Frau Dr. Delal Atmakar. Die erste Frage an die Teilnehmenden war: Von welcher Organisation sind Sie hier und warum? Ich bin beim Dachverband der Migrantenorganisation in Ostdeutschland. Und heute bin ich hier, weil Damikra und Damost hin und wieder sehr gute Beziehungen zueinander pflegen und es außerdem die schöne Händelhalle ist. Von Berami Berufliche Integration aus Frankfurt. Und ich bin hier, also Thema und Inhalte war für mich wichtig, aber unter anderem auch Netzwerke und andere Organisationen kennenlernen, andere Aktivistinnen, andere Bereiche, die schon andere Personen, die in diesem Bereich schon aktiv sind, kennenlernen und ihre Arbeit auch. Also im Grundsatz bin ich mitreisender Ehegatte. Meine Frau Gumhi ist in den 70er Jahren als Krankenschwester nach Deutschland gekommen und mit den koreanischen Frauen schon länger, ich will nicht sagen aktiv, aber doch sympathisierend mit Damikra. Und heute hat sie hier heute Nachmittag einen Forumbeitrag mit ihren beiden Freundinnen. Und ich, wie gesagt, der mitreisende Ehegatte. Und interessiere mich natürlich auch für den ganzen Rest, weil es gibt, wie man sieht, aus der Erfahrung heraus, auch was die vietnamesischen Vertragsarbeiter in der DDR angeht, sehr, sehr viele Parallelen in der persönlichen Entwicklung der Frauen, soweit ich sie von der Seitenlinie aus gesehen mitverfolgen konnte. Also ich bin heute von Migranetz Thüringen e.V. hier und ich bin hergekommen, weil ich mich selber für den Feminismus sehr einsetze. Ich habe selber Migrationsgeschichte und finde es schön, dass man zusammen hier netzwerken kann, Menschen kennenlernen kann und einen Austausch finden kann. Also ich bin ehrenamtlich bei Damikra, also seit 2022, seit ich hier in Deutschland bin. Und also ich finde, was Damikra macht für Frauen und besonders für geflüchtete Frauen, sehr wichtig. Also zum Beispiel Empowerment, Teilhabe, Selbstbestimmung, also die alle sind für mich als eine Migrantenfrau, die seit nicht so lange hier bin, also es ist sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte mich hier einen Weg finden, gut zu integrieren. Also nicht nur arbeiten und Sprache lernen, sondern mit motivierten Menschen, die vielleicht zum Beispiel früher, als ich hier war, zu sehen, und was ist ihre Erfahrungen, was haben sie hier gemacht, was ist hier los? Ja, also deswegen bin ich hier. Ich komme von dem Verein NALA e.V., Bildung statt Beschneidung. Es ist ein Verein gegen Frauenbeschneidung, FGMC, und ich bin fast jedes Jahr hier. Es ist mir sehr wichtig, erst einmal mich mit den Kolleginnen zu vernetzen und auch unsere Angelegenheit voranzutreiben. Es herrscht ein riesen Missstand in Deutschland in Bezug auf Migrantinnen und Menschen mit Migrationsbiografie, die so viel hier geleistet haben in den letzten 70 Jahren und die man verteufelt. Und das muss aufhören. Was an dem Programm heute interessiert Sie vielleicht am meisten oder auf welche Referenten freuen Sie sich? Also mich interessieren vor allen Dingen erstmal die vier Foren am Nachmittag und heute Vormittag. Das wird ein sehr schönes Programm sein mit den entsprechenden Vorträgen und da bin ich gespannt drauf. Also Damikra hat ein echt tolles Programm auf die Beine gestellt und ich freue mich eigentlich auf den ganzen Tag. Im Programm besonders überhaupt feministische Perspektive und über Personen, vor allem Moderatorin kenne ich und ich freue mich auf sie. Na, ich freue mich natürlich oder interessiere mich für die Gesamtveranstaltung hier, dass ich aus persönlichen Gründen jetzt heute Nachmittag im Forum bei meiner Frau mit dabei sitze und mir das anschaue, denke ich, ist nachvollziehbar. Und wie gesagt, was mich fasziniert oder fasziniert interessiert, ist tatsächlich, wie vergleichbar Migrationsgeschichten in Deutschland sind, vom Ankommen her, insbesondere wenn es aus den früheren Zeiten der Arbeitsmigration herrührt, dass egal, woher die Menschen kamen, die ja doch aktiv nach Deutschland geholt worden sind, um hier halt Arbeitskräftemangel auszugleichen, dass unabhängig von der Art und Weise, wie sie hier beschäftigt worden sind, die Geschichten sich unwahrscheinlich gleichen. Was ich sehr beeindruckend, aber gleichzeitig auch schade finde, weil dies ja auch ein Versagen der deutschen Gesellschaft mit zum Ausdruck bringt. Also was mich selber tatsächlich interessiert ist, wir haben viele verschiedene Generationen an Frauen hier mit verschiedenen Hintergründen und es ist sehr, sehr interessant, welche Kämpfe jede Generation austragen muss, was sie miteinander was sie erlebt haben. Auch der Unterschied zwischen Ost und West ist bestimmt sehr, sehr spannend und darauf freue ich mich eigentlich, auf diesen Austausch. Also ich habe mich in Podium nachfolgende Generation von der Megra angemeldet und ich interessiere mich da, ich möchte sehen, was sagen Sie da, weil ich bin nicht hier also als Mitarbeiter, aber ich studiere soziale Arbeit und ich hoffe, dass vielleicht kann ich später hier in solchen Bereich auch arbeiten kann oder einen anderen Weg finden kann. Also ich interessiere mich, ich möchte sehen, was sagen Sie und was ist Ihre Idee, was ist der Plan von der Megra, von nachfolgende Generation. Ja. Ich bin beim Forum 4. Es gibt einen Punkt, erste Generation der Vertragsarbeiterinnen Ost. Das ist eine Geschichte, die nicht oft genug erzählt wird. Und diese Frauen haben viel gelitten, um ihren Nachwuchs eine bessere Zukunft zu bieten. Und wie immer, die Geschichte von Migranten und Migrantinnen, auch von Menschen aus anderen Kontinenten, wird einfach herausamputiert. Und das darf nicht sein. Ja, Sie sind Geschäftsführerin vom DAMIGRA. Was sind denn Ihre Aufgaben im DAMIGRA, im Dachverband? Also was ist Ihre Tätigkeit und wie sind Sie zum DAMIGRA gekommen? Zunächst mal bin ich Mitbegründerin. Also ich habe diesen Verband sozusagen von Anfang an mitgegründet mit vielen anderen tollen Frauen. War lange Jahre auch Vorstandssprecherin und merkte, dass das eben eine solche politische Arbeit nicht nebenberuflich gemacht werden kann und habe mich dann entschieden, dann tatsächlich aus meinem vorigen Beruf mich zu verabschieden und hier hauptberuflich nur noch das zu machen. Bin auch sehr froh, das heißt, die Arbeit ist sehr vielfältig. Sie ist zunächst einmal mit dem Fokus natürlich auf Gleichstellung und zwar aus einer feministische Perspektive, die aber auch noch antirassistisch ist. Diese Arbeit mache ich sehr gerne und als Verband machen wir natürlich sehr unterschiedlich, also sehr divers. Und das eine ist, in der Gesellschaft, in der wir leben, in dieser vielfältigen Gesellschaft, in der wir eigentlich leben, dafür zu sorgen, dass wir tatsächlich als Lobbyistinnen für Menschen- und Frauenrechte unterwegs sind zunächst. Dass wir da aber auch überall hinweisen, wo Barrieren, Strukturen gibt, die eben ausschließen. Gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, dass wir in den unterschiedlichen Communities, unterschiedlichen Bereichen, in denen wir unterwegs sind, Frauen, migrierte Frauen vor allem, geflüchtete Frauen, Hip-Hop-Frauen auch Räume schaffen, in denen sie empowered werden, in denen sie gestärkt werden, in denen sie für ihre eigenen Rechte, für ihr eigenes Selbstbewusstsein, für ihre Gleichstellung tatsächlich kämpfen können. Das ist sozusagen mein Job in diesem großen Verband. Ich habe auch gelesen, dass Sie sozusagen wie als Schnittstelle agieren zwischen den Menschen, die das ehrenamtlich machen oder sich in den Vereinen beschäftigen und der politischen Ebene. Wie erleben Sie da selber zum Beispiel die Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren? Ja, also was wir machen ist tatsächlich im Bündeln, das heißt, wir selber sind ja eine Dachstruktur, unsere Mitfrauenorganisationen sind selber Vereine, Initiativen, Netzwerke, selber Verbände sogar, die unterwegs sind, aber so wie wir auch heute eben hier sind, sind sie in so vielen Bereichen genau unsichtbar, werden nicht gesehen, nicht gehört, egal ob sie Schriftstellerinnen sind, Künstlerinnen sind, Ingenieurinnen sind, Ärztinnen sind in diesem Land. haben oder sogar sozusagen Medikamente erfinden, die für große Probleme dieser Welt sozusagen gelöst werden. Trotzdem werden sie nicht gesehen. Und vor allem, wenn sie Frauen sind, werden sie natürlich nicht gesehen. Da haben sie sozusagen in doppelte oder mehrfache Hinsicht sind es eben genau Aussichten, die dafür führen. Und was wir versuchen, ist eben genau diese Stimmen und eben ja, diese Stärken zu bündeln und die dann wie eine Art Brückenbauerin, Übersetzerin oder auch Verstärkung, könnte man so sagen, nach außen in die Öffentlichkeit, aber auch in der Politik tatsächlich sichtbar zu machen. Und das passiert auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Das passiert auch beispielsweise, indem wir Gesetzesentwürfe, die formell zumindest nach außen, als wären sie neutral zum Beispiel verabschiedet, die aber eine unterschiedliche Implikation auf die Geschlechter haben natürlich. Indem wir beispielsweise solche Gesetze kommentieren, indem wir so mit Frauenorganisationen befragen zum Thema Arbeitsmarkt, zum Thema Gewaltschutz, zum Thema Gleichstellung, zum Thema Bildung, zum Thema Wohnen, zum Thema soziale oder kulturelle Teilhabe, indem wir eben das gemeinsam bündeln und das wiederum an die Politik tragen. Das machen wir in Form von unterschiedlichen Entwürfen, zum Beispiel von Positionspapieren, solchen Konferenzen, Medienveranstaltungen, Kulturveranstaltungen oder indem man mit Parlamentariern und Parlamentarier redet. Also es ist sehr unterschiedliche Formate, in denen wir eben genau das bündeln und übertragen. Sehr spannend auf jeden Fall. Was mir noch aufgekommen ist, ist, wie kann man sich denn selber als Person bei der Migra einbringen? Was kann man tun? Wo kann man hingehen? Ja, sehr viel. Also wir haben auch ein ganz tolles sozusagen Umfeld, Kooperationspartnerinnen. Man kann sich ehrenamtlich bei uns engagieren, politisch engagieren. Uns gibt es in sehr viele Städte oder unsere Mitfrauenorganisation bundesweit. Wenn das Themen sind, die einen interessieren, dann kann man sich sehr gern sozusagen bei der Migra melden. Wenn Sie auf unsere Homepage gehen, beispielsweise www.damigra.de oder uns auf Social Media folgen, auf Instagram zum Beispiel, kriegen Sie sehr viel, sehr aktuell mit, was wir machen, wo wir sind, entweder sehr aktiv selber Teil sein, Ideen reinbringen, gleichzeitig oder an Veranstaltungen zum Beispiel in den unterschiedlichen Formaten, in denen wir unterwegs sind, auch selber teilnehmen. Das war ein Beitrag von der Damigra Jahreskonferenz vom 7. November 2025. Das Thema der diesjährigen Konferenz war feministische Erinnerungskorrekturen. Einheit ohne Vielfalt ist keine Geschichten, die fehlen, Stimmen, die bleiben. Es wurde eine Umfrage mit den Teilnehmern geführt und ein Interview mit der Geschäftsführerin, Frau Dr. Atmaka. Auch der Damigra hat ein eigenes Audioformat, Damigra Talks, in dem verschiedene migrantische Stimmen zu Wort kommen und ihre Themen beleuchtet werden. Da könnt ihr ja gerne mal reinhören. Wir machen weiter mit Musik und zwar hören wir von Allo Boy New World. We'll be right back. New World war das von Alo Boy. Jetzt hören wir noch einen anderen Song, und zwar In meinem Garten von Reinhard May. Reinhard May hat jetzt wieder eine kleine, weiß ich nicht, eine Renaissance oder so erfahren. Das ist ganz interessant. Es gab jetzt vor, ich glaube, 2 Wochen etwa, gab es eine Doku, einen Film über Haftbefehl, den Rapper Alkut Anhan. Und ja, an einer sehr prägenden Stelle, sage ich mal, in dieser Doku kommt es dazu, dass der Rapper Haftbefehl diesen Song hört und davon total begeistert ist. Und es ist ganz spannend, weil ich habe schon mehrere Artikel gelesen, dass das jetzt unter den Leuten, die ja jetzt vielleicht, wenn sie Haftbefehl hören, nicht unbedingt eine große Schnittmenge mit Reinhard May haben, aber dass Reinhard May da jetzt wieder einen neuen Zulauf bekommt, gerade zu diesem Song. Und es ist auch noch besonders, weil Reinhard May üblicherweise sehr sich bedeckt hält mit der Freigabe von seinen Songs zu irgendwelchen Medienproduktionen. Und ja, aus diesem Grund und weil der Song auch wirklich schön ist, hören wir den jetzt uns zusammen an. Also In meinem Garten von Reinhard May. In meinem Garten, in meinem Garten blühte blau der Rittersporn. Zwischen dem Unkraut in meinem Garten, im Geröll in meinem Garten, wo die anderen Blumen verdorren, Blumen verdorren. In meinem Dache, in meinem Dache baut ein Rabe sich sein Nest. Unter meinem brüchigen Dache, unter dem zerfallenen Dache, wo der Wind durch die Balken bläst, wo der Wind durch die Balken bläst. In mein Leben hat sie sich zu mir verirrt und sie nahm Platz in meinem Leben, Platz in meinem engen Leben. Und hat meine Gedanken verwirrt, Gedanken verwirrt. Was ich besaß, hab ich ihr gegeben, an Vernunft und an Verstand. Meine Seele ihr gegeben, mag's der liebe Gott vergeben, weil ich sonst nichts zu schenken fand, weil ich sonst nichts zu schenken fand. In meinem Garten goss ich meinen Rittersporn, jätete Unkraut in meinem Garten, harkte emsig meinen Garten, doch die Blume verwelkte im Zorn, verwelkte im Zorn. Für den Raben in meinem Dache deckte ich Ziegel Stück für Stück, wo es Löcher gab im Dache, doch ins Nest unter dem Dache kam der Rabe nie mehr zurück, kam der Rabe nie mehr zurück. Seit jenem Tag, an dem der Rabe sein geschütztes Nest verschmäht, seit ich die Blume trug zu Grabe, meine Ruhe nicht mehr habe, bitte ich, dass sie nicht auch von mir geht, dass sie nicht geht. Ging sie fort, ging auch mein Leben, und das ist kein leeres Wort. Was ich besaß, hab ich vergeben, meine Seele und mein Leben. Und die nähme sie mit sich hinfort, und die nähme sie mit sich hinfort. In meinem Garten von Reinhard May war das jetzt hier um 18.25 Uhr im Radio Korax Widerhall. Wir bleiben noch ein bisschen musikalisch bei Internetphänomenen. Ich habe den Track auf Social Media immer so in kurzen Ausschnitten gehört und dann habe ich neulich mal so nachgeguckt und dann ist mir aufgegangen, Mensch, den kenne ich doch, das ist doch ein sehr alter Klassiker, nämlich Una Paloma Blanca von der George Baker Selection hier. Ja, nach dieser fröhlichen Musik kommen wir zu einem etwas ernsteren Thema. Der Tag X ist mittlerweile über 2 Jahre her. Damals wurden bei Demonstrationen über 1300 Menschen für etwa 11 Stunden in einem Polizeikessel festgehalten. Begründung: der Vorwurf des schweren Landfriedensbruchs. Seitdem wurden fast alle der darauf folgenden Klagen fallen gelassen. Am Leipziger Amtsgericht hat vor 2 Wochen, am 5. November, einer der wenigen Prozesse begonnen, in denen die Klage nicht fallen gelassen wurde. Im kommenden Beitrag berichtet Rade Korax vom ersten Verhandlungstag. Wir haben mit solidarischen UnterstützerInnen und dem Rechtsanwalt der angeklagten Person gesprochen. Sie berichten von einem repressiv geführten Prozess und einem voreingenommenen Richter. Es ist mir wichtig, weil es irgendwie so offenkundig ist, wie verzerrt sozusagen das ist, was heute passiert. Ne? Also unsere Freundin sitzt heute auf der Anklagebank und die Polizistinnen sind im Zeugenstand geladen. So, dabei sollte es genau umgekehrt sein. Das war einer der vielen Menschen, die am 5.11.2025 zum Amtsgericht Leipzig gekommen sind, um als solidarische Unterstützung an einem weiteren der Tag-X-Prozesse teilzunehmen. Der Tag X. So wurde der 3. Juni 2023 benannt. Tausende protestierten an diesem Tag gegen die Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, die die Polizei für diesen Tag präventiv ausrief. Aus Sorge vor ausschreitenden Protesten anlässlich des wenige Tage zuvor ergangenen Dresdner Urteils gegen die Antifaschistin Lina E. Die Geschehnisse des Tag X sorgten bald für Schlagzeilen und hagelnde Kritik an der Polizei. Am Abend des 3. Juni 2023 nämlich kesselte die Polizei 1.324 Personen ein, nachdem es aus einer Demonstration heraus zu Angriffen auf BeamtInnen gekommen war. Es war der wohl größte Polizeikessel in der Geschichte der Bundesrepublik. Unter den Eingeschlossenen waren etliche friedliche TeilnehmerInnen, unbeteiligte AnwohnerInnen, Dutzende Jugendliche und zwei Kinder. Bis zu 11 Stunden mussten die Betroffenen im Kessel ausharren. Erst gegen 5 Uhr morgens wurde der Kessel schließlich aufgelöst. Berichtet wurde von nicht ausreichender Versorgung mit Wasser, Essen und vor allem mangelnden Sanitäreinrichtungen. Die Notdurft musste in Büschen verrichtet werden. Fehlende Privatsphäre zum Beispiel, um Tampons zu wechseln. Unterkühlung und einer zunehmend ekligen Situation sehen sich Betroffene ausgesetzt. Der RAV, der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein, bezeichnete den Leipziger Kessel als handfesten polizeilichen und politischen Skandal und kritisierte eine massive Verletzung von Bürgerrechten. Der Polizeirechtler Clemens Arzt kritisierte den Polizeikessel bereits kurz nach den Ereignissen. Eine solche Maßnahme gegen Hunderte von Menschen für eine so lange Dauer, die scheint mir rechtlich nicht zulässig gewesen zu sein, sagte er 2023 im MDR. Berichte zeigen, Betroffene hatten keine Möglichkeit auf vertrauliche Gespräche mit AnwältInnen. Eltern wussten stundenlang nicht, wo ihre Kinder sind und wurden nicht über die Verlegung ihrer Kinder in die GESA, die Gefangenensammelstelle in Leipzig, informiert. Nahezu alle der Betroffenen sind nun für 5 Jahre bei den deutschen Verfassungsschutzbehörden als Linksextremisten erfasst. Auch das wird von JuristInnen als unverhältnismäßig kritisiert. 2 Jahre nach den Ausschreitungen hat die sächsische Justiz den überwiegenden Teil der eingeleiteten Ermittlungsverfahren eingestellt, obwohl die Polizei damals den Kessel mit Vorwürfen des schweren Landfriedensbruchs rechtfertigte. Im Verfahren heute steht der Vorwurf des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die junge Angeklagte soll die Vollstreckungsbeamten gewaltvoll daran gehindert haben, eine Person zur Identitätsfeststellung mitzunehmen. Wir haben den ersten Prozesstag begleitet und zunächst mit ein paar der solidarischen UnterstützerInnen vor dem Gericht geplaudert. Wir haben sie gefragt, warum sie heute hier sind. Also ich habe den Aufruf zum solidarischen Prozessunterstützung gesehen und fand das sehr wichtig, weil man ja gesehen hat in den Dokumentationen der AktivistInnen, was für Repressionen da stattgefunden haben, und dass es jetzt noch weitergeht, fand ich echt crazy, deswegen bin ich heute hier. Ich bin hier, um eine befreundete Person zu unterstützen, die heute angeklagt ist wegen angeblichem Widerstand im Rahmen von Tag X. Warum ist es euch wichtig, diese Prozesse solidarisch zu unterstützen? Es ist mir wichtig, weil es irgendwie so offenkundig ist, wie verzerrt sozusagen das ist, was heute passiert. Ne? Also in den letzten Tagen habe ich mich auch nochmal wieder mehr beschäftigt, was damals eigentlich so passiert ist. Und wenn man sich das so anschaut, irgendwie wie so, weiß nicht, von Anfang an ja irgendwie so Protest kriminalisiert wurde und mit diesen Demo-Verbotszonen und über Tage lang Leipzig in eine Art Ausnahmezustand irgendwie versetzt wurde, finde ich total offensichtlich, von wem die Gewalt ausgegangen ist in diesen Tagen, nämlich irgendwie von den Behörden und dann letztendlich von der Polizei auf der Straße. Ich war damals nicht auf der Straße, so unsere befreundete Person schon, und jetzt wird ja der Prozess gemacht irgendwie gegen Widerstand. Dabei ist für mich klar, dass die Leute, die in den Tagen auf der Straße waren oder halt in diesem unmenschlichen Polizeikessel 11 Stunden ausharren mussten, diejenigen sind, die an dem Tag Gewalt erfahren haben. Dann geht's rein zur Verhandlung. Gründliche Taschenkontrolle, ein voller Saal und zuallererst ein deutliches Zeichen des Richters. Wir sind jetzt nach der ersten Hälfte von dem Prozesstag heute angekommen und die erste Hälfte war davon definiert, dass ein Zeuge geladen wurde und sprach. Außerdem hat es damit begonnen mit einem Beschluss des Richters, dass niemand Notizen machen darf, außer beruflich eingespannte Presse. Ein Verstoß könne mit Ordnungsgeld und bis zu 4 Tagen Ordnungshaft bestraft werden. Die harsche Anweisung des Richters wundert nicht nur uns. Auch weitere ProzessteilnehmerInnen zeigen sich verärgert auf Nachfrage zum ersten Eindruck. Es ist von Anfang an, hat er gesagt, wir dürfen nicht mitschreiben, einfach so alle, außer man ist von der Presse oder so, aber ich darf noch nicht mal irgendwas aufschreiben. So. Eine solche Unterbindung scheint tatsächlich außergewöhnlich zu sein. Auch Rechtsanwalt Feilitsch irritiert die Entscheidung des Richters. Wahrscheinlich seid ihr genau die Menschen, die zwar journalistisch tätig sind, aber das nicht berufsmäßig machen. Insofern finde ich überhaupt die Beschreibung Einschränkung, Notizen zu machen in einem Gerichtssaal, nicht gerechtfertigt. Ich weiß nicht, aus was sich das rechtfertigen soll. Das auch noch explizit auf Teile der Presse auszuweiten, ist meines Erachtens eklatant rechtswidrig. Das wäre durchaus auch eine Überlegung, ob man darauf eine Revision stützen könnte. Der Dresdner Rechtsanwalt Feilet vertritt heute die Angeklagte in dem Strafbefehlsverfahren. Konkret soll Videomaterial der Polizei zeigen, dass sie einen Betroffenen des Kessels festgehalten haben soll, als dieser zur Identitätsfeststellung mitgenommen werden sollte. In diesem Prozess hier ist ja unsere Argumentation, dass die Widerstandshandlung nicht bestraft werden kann, weil die Diensthandlung, gegen die Widerstand geleistet wurde, rechtswidrig war. Feilet stützt seine Argumentation also darauf, dass die Widerstandshandlung seiner Mandate nicht angelastet werden kann, da die gesamte Maßnahme der Polizei rechtswidrig ist. Der Hergang des gesamten Abends ist also relevant für das Verfahren. Darum ist der heute eben schon genannte Zeuge geladen. Ein Leipziger Oberkommissar, der selber nicht vor Ort war. Da die Polizei scheinbar kein Videomaterial von Einbruch der Dunkelheit bis 2 Uhr nachts hat, kann der Zeuge dazu auch keine Aussagen treffen. Eine Zuschauerin zeigt Unverständnis für die Relevanz des Zeugenberichtes. Ich hatte das Gefühl, dass er eine sehr große Autorität hat, das, was er gesagt hat. Ich habe halt nicht ganz verstanden, warum, weil da hätte ich mich genauso gut als Zeuge melden können. Ich war halt auch nicht da. Also nur dadurch, weil er die Polizeiakten gelesen hat und dann die Polizeiversion darstellt als Unbeteiligter, fand ich jetzt, hat er sehr viel Vertrauensvorschuss bekommen, ungerechtfertigterweise. Nicht nur der Zeuge sorgt für Diskussionen. Die Stimmung im Saal ist allgemein angespannt. Es sind viele Leute da, sind viele Leute zur Verhandlung gekommen. Also die Bänke sind voll, es sind so um die 45 Menschen. Also die Gerichte mögen das nicht. Manche kriegen es ihnen souverän damit um. Der Richter hat sehr deutlich gemacht, dass er wirklich ein Problem hat mit Öffentlichkeit. Hat von Anfang an versucht, die Berichterstattung zu beschränken. Das sind Dinge, die natürlich überhaupt nicht gehen. Auch die Zuschauenden sind unzufrieden. Alle Teilnehmenden, mit denen wir sprechen, nehmen den Richter als voreingenommen wahr. Von Anfang an bei der Anhörung oder hat er immer die Augen verrollt und war richtig, keine Ahnung, Best Buddy mit dem Polizisten und hat einfach, ja, totally biased, so, also wirklich schlimm anzusehen und richtig, muss man sich zusammenreißen, nichts reinzurufen, hey. Und ja, ich finde es richtig unangenehm, also wirklich, wirklich parteiisch. Also jetzt als subjektive Beobachtung meinerseits. Und ja, das nervt mich. Also es nervt mich, das regt mich richtig auf. Ich kann da gar nicht still sitzen. Selbst wenn ich nicht mal mitschreiben darf und so. Ja, vor allem, wenn es um befreundete Personen geht und so. Ja, finde ich schlimm. Also merkt man richtig, wie das aufgezogen wird und wie von Anfang an das Urteil ist schon gefallen. So. Das ist alles nur noch Humbug, was da gemacht wird. So. Das auch auf den Anwalt reagiert der Richter ablehnend. Die Verfahrenshandhabung trifft auf Ärger. Es gibt sehr viel Gelächter bei manchen Aussagen von dem Richter, die halt sehr völlig absurd sind. Also völlig so ungeduldig, wenn die Verteidigung sprechen möchte, irgendwelche Kommentare, dass sie sich beeilen soll und sowas. Also eine Ungeduld nur auf Seiten für die Verteidigung. Wenn Polizisten reden, dürfen die natürlich alles so ausführlich erklären, wie sie wollen und so viel fantasieren, wie sie wollen und mutmaßen. Was auch öfter gefallen ist, das Wort mutmaßen und sich selber zusammenreimen, was ich schrecklich finde, weil, keine Ahnung, ich kann auch sehr viel fantasieren und die Wahrheit wird da nicht gesprochen. So. Da geht es eher um Mutmaßung. Wie schon erwähnt, rechtfertigt die Polizei den Kessel damals mit dem Verdacht auf schweren Landfriedensbruch. Wir haben Feilet gefragt, ob das Scheitern des Prozesses auch ein politisches Signal wäre. Die Feststellung, dass dieser Kessel oder auch einzelne Maßnahmen in Kessel, dass sie es zuführen, rechtswidrig wäre, das hätte natürlich vor allem eine immense politische Bedeutung. Und es hätte auch für andere Verfahren, die ähnlich gelagert sind, auch eine wesentliche Bedeutung. Es würde dazu führen, dass wohl doch einige andere Verfahren jetzt dann auch eingestellt würde. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als ob das Gericht zu dieser Feststellung kommen wollen würde. Wenn aber doch so offensichtlich Rechtsverletzungen stattgefunden haben, kann die Argumentation des Anwalts doch gar nicht scheitern, denke ich. Es sagen doch alle, dass es rechtswidrig war. Wir haben Feilet gefragt, ob das schon erwähnte Statement des RAVs, der Verein Republikanische Anwältinnen und Anwälte, da etwas ausrichten kann. Der RAV ist erstmal nur eine Berufsvereinigung kritischer Rechtsanwältinnen. Ich denke, dass es eine Bedeutung hat für zum einen für Rechtsanwältinnen, dass hier dieser Berufsverband sich da deutlich positioniert hat. Das stärkt mir den Rücken und es ist natürlich auch der Diskursraum, in dem ich mich bewege, um dort eben auch sich da Argumentationshilfen und so weiter zu führen. Eine wirkliche Einfluss auf gerichtliche Entscheidungen hat er so natürlich auch nicht. Im Grunde ist das Fehlverhalten der Polizei aber schon offengelegt. Fast alle Klagen wurden fallen gelassen. Und trotzdem, so offensichtlich Unverhältnismäßigkeit von Behörden und der Polizei ist, so sehr sind Betroffene noch immer von Repressionen betroffen. Zuschauen in den Prozessen ist ein Mittel, das die Zivilbevölkerung nutzen kann. Zwar kann Öffentlichkeit laut Feilitsch konkret im Prozess eher weniger ausrichten, ist aber für die Betroffenen relevant. Ich glaube, Öffentlichkeit spielt vor allem für die Betroffenen eine Rolle. Für die ist es natürlich keine angenehme Situation, vor so einem Gericht zu stehen. Und es ist wichtig zu zeigen, dass man da eben nicht alleine steht. Das war ein Beitrag über den ersten Verhandlungstag eines Prozesses zum Tag X. Der Prozess geht weiter am nächsten Montag, dem 24. November um 10 Uhr. Die Verhandlung ist öffentlich und solidarische Unterstützung ist erwünscht. Falls ihr also selber mal bei einer Verhandlung dabei sein wollt und den Betroffenen zeigen wollt, dass sie nicht allein sind, kommt dazu. Der Saal kann an den elektronischen Tafeln im Eingangsbereich herausgefunden werden. Wir hören jetzt von Mathieu Sensat-Calzers. Brief auf Hotelpapier von Joachim Ringelnatz. Wenn du nach Halle gehst, dann geh nach Hamburg, wenn du von gutem Leben was verstehst. Wenn du nach Halle reist, magst du zuvor mich fragen, ich kann dir manches sagen, was du vielleicht nicht weißt. Dass du in kurzer Frist nur Allerbestes pickst, die Stadt ist nämlich etwas trüb gemixt, doch kommt's auch drauf an, wer du nun bist. Ziehst du nach Halle, grüße Giebichenstein und Marx und anderes noch zu unterschätzte und möchte alles dir gewogen sein, was mich so freundlich hier anringeln netzte. Vorausgesetzt, du hast ein Herz am Rost und für Geschmack ein heitres Gesicht, dann, wie gesagt, quartier dich vor der Post, gleich in die Stadt Hamburg ein, Halle entgeht dir nicht. Dieses Gedicht hinterließ der deutsche Schriftsteller, Kabarettist und Maler Joachim Ringelnatz bei seinem Aufenthalt 1929 in Halle im ehemaligen Hotel Hamburg. Dort am Jules-Curie-Platz in der Großen Steinstraße wurde im Gedenken an Ringelnatz eine Tafel mit dem eben gehörten Brief auf Hotelpapier angebracht. An dieser Gedenktafel sind bestimmt schon einige HörerInnen vorbeigelaufen, haben daneben auf die Tram gewartet oder sich kurz die Zeit zum Lesen genommen. Die Zeit für Joachim Ringelnatz wollen wir uns heute auch nehmen. Heute am 17. November ist nämlich der Todestag des deutschen Schriftstellers, Kabarettisten und Malers Joachim Ringelnatz. Er lebte von 1883 bis 1934. Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, wurden seine Werke verboten und verbrannt. Er durfte nicht mehr auftreten und verlor damit seine Existenzgrundlage. Und auch seine Bilder sollten als sogenannte entartete Kunst verboten werden. Das erlebte er aber nicht mehr. Er starb vorher völlig mittellos im Alter von nur 51 Jahren an Tuberkulose. Und jetzt im Beitrag wollen wir an ihn erinnern. Wir sind betrunken wie die Wellen im stillen Ozean. Das hat uns armen Gesellen der Whisky angetan. Wir glotzen in das Leben wie ein gekochter Fisch. Wenn wir uns jetzt erheben, liegen wir unter dem Tisch. So bleiben wir besser noch sitzen und trinken immer noch mehr. Und unsere Nachbarn schwitzen sehr. Wir wollen alle nur noch lallen und brüllen wie ein Rind, dass wir den Leuten gefallen, die nüchtern sind. Gehört haben wir hier gerade eine Schallplattenaufnahme des Schauspielers und Hörbuchsprechers Richard Münch. Und für Fans des Hamburger Slangs und der Literatur der vergangenen Jahrzehnte war der Text vielleicht zu erkennen, da sehr typisch. Zu hören war Joachim Ringelnatz' Figur Kuddel Daddel Du. Daddel Du war wohl die berühmteste Figur des Ringelnatz. Schriftsteller, Maler, Kabarettist. Ringelnatz hat sich in vielen künstlerischen Schubladen einmal umgeschaut und ausgetobt. Er war bekannt zur Zeit der Weimarer Republik, stand an Popularität den Comedian-Harmonists in nichts nach und zählte Schauspieler wie Asta Nielsen und Paul Wegener zu seinen engsten Freunden und Weggefährten. Sein teils skurril, expressionistisch, witzig und geistreich geprägtes Werk ist auch noch heute bekannt. Im Park, ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum. Still und verklärt wie im Traum. Und das war des Nachts 11:02 Uhr. Und dann ging ich um 4 Uhr morgens wieder vorbei und da träumte noch immer das Tier. Und da schlich ich mich leise, ich atmete kaum gegen den Wind an dem Baum und gab dem Reh einen ganz kleinen Stift und da war es aus Gips. Im Park haben wir hier gerade gehört ein Gedicht von Joachim Ringelnatz. Der hatte sich vor seiner künstlerischen Karriere mal in den Kopf gesetzt, Seemann zu werden. Von April bis September 1901 arbeitete er als Schiffsjunge auf dem Segelschiff Elli. Seine Erfahrungen waren ernüchternd. Der sächselnde, kleingewachsene Ringelnatz wurde Zielscheibe von Beleidigungen. Der Kapitän nannte ihn zum Beispiel Nasenkönig, Schikanen und auch körperlicher Gewalt. Dennoch hielten in diesen nicht davon ab, über 30 Nebenberufe innerhalb der Schifffahrt und darüber hinaus auszuüben. Ein paar Jahre später schrieb er für die damals als anspruchslos geltende satirische Wochenzeitschrift Grobian. Dort veröffentlichte Ringelnatz Gedichte, Witze, Anekdoten und Märchen. Ab Herbst 1920 hatte er erste Erfolge und auch erst erfolgreiche Auftritte im Berliner Kabarett Schall und Rauch. Damit begann sein Leben als reisender Vortragskünstler, das ihn mehrere Monate im Jahr auf Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum brachte. Ringelnatz, der stets im Matrosenanzug auftrat, wurde schnell bekannt und musste bald Aufträge ablehnen. In dieser Zeit entstanden auch seine berühmte fiktive Figur des Seemanns Kuddeldaddeldu, die wir hier zum Gedenken an Ringelnatz in den folgenden Minuten zu Wort kommen lassen möchten. Daddeldu malte im Hafen mit Teer und Männich den Gaffel schon erklärt. Ein feiner Herr kam daher, blieb vor Daddeldu stehen und sagte: Hier sind 50 Pfennig. Lieber Mann, darf man wohl mal das Schiff besehen? Daddeldu stippte den Quast in den Männich, dass es spritzt, und sagte: 50 ist wenig, aber Gottdamn, jedermann ist kein König. Und der Fremde sagte verbindlich lächelnd: Nein, ich bin nur Fürst Wittgenstein. Daddeldu erwiderte: Fürst oder Lord, scheiß Paris, komm nur an Bord. Wittgenstein stieg den Theopot in seiner zitternden Hand, hinter Kuddeln das Fallreb empor und kriegte viel Sand in die Augen, denn ein schwerer Stiefel von Kuddeldaddeldu stieß ihm die Brillengläser kaputt und führte ihn oben von Achtern nach vorn und von Luf nach Lee. Und aus dem Mastkorb fiel dann das Brillengestell aus Horn und im Kettenkasten zerschlitzte der Cutaway. Langsam wurde der Fürst heimlich ganz still. Daddeldu erklärte das Ankerspiel. Plötzlich wurde Fürst Wittgenstein unbemerkt blass. Irgendwas war ihm zerquetscht und irgendwas nass. Darum sagte er mit verbindlichem Gruß: Vielen Dank, aber ich muss... Daddeldu spuckte ihm auf die zerquetschte Hand und sagte: Wait a moment, ich bring dich noch an Land. Als der Fürst unterwegs am Ponte San Stefano schmollte, weil Kuddel durchaus noch in eine Osteria einkehren wollte, sagte dieser: Oder schämst du dich etwa vielleicht? Da wurde Fürst Wittgenstein wieder erweicht. Als sie dann zwischen ehrlichen Sailern und Dampferhalunken 4 Flaschen Portwein aus einem gemeinsamen Becher getrunken, rief Kuddel Daddeldu plötzlich mit furchtbarer Kraft: Komm, alter Fürst, jetzt trinken wir Brüderschaft! Fragte Kuddel: Oder schämst du dich etwa? Wittgenstein winkte ab und der Kellnerin. Die schob ihm die Rechnung hin. Und während der Fürst die Zahlen mit Bleistiftstrichen anhakte, hatte Kuddel die Rechnung beglichen. Der Chauffeur am Steuer knirschte erbittert. Daddeldu hatte schon vieles im Wagen zersplittert, während er dumme Kommandos in die Straßen und Gassen brüllte: Ab, Backbord! Alle Mann an die Brassen! Rasch aussteigend fragte Fürst Wittgenstein: Bitte, wo darf ich Sie hinfahren lassen? Aber Daddeldu sagte nur: Nein! Darauf erwiderte jener bedeutend nervös: Lieber Herr Seemann, seien Sie mir nicht böse. Ich würde Sie bitten, zu mir heraufzukommen, aber leider... Daddeldu sagte: Angenommen! Auf der Treppe bat dann Fürst Wittgenstein den Seemann inständig, um Gottes Willen doch ja recht leise zu sein. Und während er später eigenhändig Kaffee braute und goss in eine der Tassen viel Wasser hinein, prüfte Kuddelnehmann ganz allein, verblüfft, mit seinen hornigen Händen das Material von ganz fremden Gegenständen. Bis ihm zu seinem Schrecken der Fünfte zerbrach. Da rollte er sich in den großen Teppich hinein. Dann kam mit hastigen Schritten der Kaffee und Fürst Wittgenstein sagte, indem er die Stirne rümpfte: Nein, aber nun muss ich doch wirklich bitten, das widerspricht selbst der simpelsten, populären Politesse. Dadel, du Lalte noch. Halt die Fresse. Gang, kanake, nake, tüllei, ey. Oh, tüllei, ey, oh, tüllei. Gang, kanake, nake, tüllei, ey. Oh, on the hall and hall away. Gang, kanake, nake, tüllei, ey. Oh, hall away and make you pay. Gang, kanake, nake, tüllei, ey. Oh, tüllei, ey, oh, tüllei, ey. Oh, gang, kanake, nake, tüllei, ey. Das war ein Auszug aus Joachim Ringelnatz Kuttel Dadeldu. Der deutsche Schriftsteller, Kabarettist und Maler Joachim Ringelnatz verstarb vor 91 Jahren, nämlich am 17. November 1934 in Berlin. An sein teils skurril, expressionistisch, humorvolles und geistreich geprägtes Werk wollen wir heute an seinem Todestag erinnern. Radio Korax 95,9. Radio Korax. Ja, und damit ist es auch schon wieder Zeit, den Widerhall zu beschließen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich habe noch einen Programmausblick am heutigen Montag, jetzt um 19 Uhr. Kommt hier im Korax-Programm Off-On Cookies und Co. Maximilian von Grafenstein ist Professor für digitale Selbstbestimmung und hat den ersten Einwilligungsagenten Deutschlands entwickelt. Das Tool namens Consenter soll NutzerInnen die Entscheidungsmacht im Datenschutz zurückgeben. Bei Off-On versucht er, uns von dem Dienst zu überzeugen. Das kommt jetzt hier also direkt im Anschluss. Und morgen habe ich noch einen Tipp aus dem Programm. Um 14 Uhr im Ground Zero, Out of Context, hörakustische Dinggeschichten. Studierende der Klasse für performative und skulpturale Praxis der örtlichen Kunsthochschule bringen für die Jahresausstellung ihre künstlerischen Arbeiten zum Sprechen. Und diese Sendung präsentiert die Arbeiten. Es werden Dinggeschichten aus der Perspektive der Werke erzählt. Die Werke selbst werden dabei zu Akteuren. Aus ihrer Perspektive erfahren wir vom Material, Prozess und Inhalten der künstlerischen Arbeiten. Also morgen 14 Uhr hier auf Radio Korax. Heute kommt um 20 Uhr Verrückte Rille und ja, freut euch dann auf einen weiteren schönen Abend hier im Programm. Morgen um 7 Uhr geht es wieder los im tagesaktuellen Programm mit dem Morgenmagazin. An dieser Stelle möchte ich, Lorenz, mich von euch und von Ihnen verabschieden und bedanke mich fürs Zuhören und Dabeisein. Und ich sage bis bald mit Time Moves Slow von Bad Bad Not Good. Macht's gut, einen schönen Abend noch. Bis bald. Watching the leaves falling in, and you were something like a dream. Oh, so perfect, couldn't talk to me. Time moves slow when you're all alone, and the time moves slow when you're out. When you're missing a friend, and the time moves slow when you get to the end. The running away is easy, it's the leaving that's hard. The running away is easy, was easy. It was you leaving at Scott Park. But what was I to do? Hallo und herzlich willkommen.